Kundgabe 2854. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.08.1943. Reifegrad beim Ableben. Gotteskindschaft. Es ist überaus bedeutsam, in welcher geistigen Verfassung der Mensch aus dem Leben scheidet. Denn dieser allein bestimmt sein Leben in der Ewigkeit. Und darum soll jeder Gedanke nur der geistigen Vervollkommnung gelten, die Endzweck des Erdenlebens ist. Wird aber das Streben nach Vollkommenheit während des Erdendaseins außer Acht gelassen, dann verliert auch das ganze Erdenleben an Bedeutung. Es ist also gewissermaßen unnötig geworden, ja sogar eine große Gefahr für die Seelen der Menschen, die nicht mehr Gott, sondern seinem Gegenpol zustreben, durch ihr Verlangen nach irdischen Gütern, nach der Materie, die sie längst überwunden haben sollten und die nun wieder vermehrten Einfluss gewonnen hat. Folglich strebt die Seele solcher Menschen immer mehr von Gott ab, so dies nicht unmöglich gemacht wird dadurch, dass der Leibestod ihren Wandel auf Erden beschließt. Der bei dem Leibestod erreichte Geisteszustand bestimmt nun sein Los im Jenseits. Es muss die Seele dieses Los auf sich nehmen, sie hat aber immer noch die Möglichkeit, es zu verbessern, so wie ihr Wille sich wandelt und zu Gott zur Höhe verlangt. Nur geht sie der Gotteskindschaft verlustig, die nur erworben werden kann auf der Erde, die den Gott zugewandten Willen schon auf Erden erfordert und die im Jenseits nicht mehr nachgeholt werden kann. Einen möglichst hohen Reifegrad zu erreichen, noch auf Erden, müsste das Bestreben eines jeden Menschen sein. Dann erst lebt er sein Erdenleben bewusst und es trägt ihm geistigen Erfolg ein. Doch gerade dieses Streben nach Vollkommenheit wird außer Acht gelassen, weil an eine Auswirkung des Erdenwandels im Jenseits nicht geglaubt wird. Und wo der Glaube fehlt, auch kein geistiges Streben zu verzeichnen ist. Und darum wird das höchste Ziel, die Gotteskindschaft, nur von sehr wenigen Menschen erreicht. Und zwar nur von jenen, die nur diesem Ziel leben. Das heißt, Gott und seinen Willen allem anderen voransetzen und das Gebot der Nächstenliebe stets und ständig erfüllen, also unentwegt die Liebe üben. Diese sind schon auf Erden so innig verbunden mit Gott, dass sie auch im rechten Erkennen stehen und so nach um Sinn und Zweck des Erdenlebens wissen und den irdischen Gütern keine Beachtung schenken. Sie haben also schon restlos die Materie überwunden und können bei ihrem Abscheiden von der Erde ohne jegliches Hindernis ins geistige Reich eingehen. Sie können Gott schauen von Angesicht zu Angesicht, und Gottes Kraft und Liebe durchflutet sie. Eine unvorstellbare Seligkeit ist ihr Los im geistigen Reich, schaffen und gestalten zu können zur eigenen Beglückung, wie es einst der Urzustand war, den alle Wesen wieder erreichen sollen. Amen.